Steig ins Schiff des Lebens, fahre übers Meer. Wilde Wellenberge sind dort um dich her. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Wer Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann. Ist wohl schöne Ordnung in dem Leben drein, keine Last und Bürde darf gefährlich sein. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Will Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann. Sicher wirst du fahren, Kompass Gottes Wort. Ohne diese Hilfe kommst du niemals fort. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Will Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann. Viel Gefahren drohen, doch der Leuchtturm steht übers Meer des Lebens, deine Reise geht. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Will Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann. Licht am andern Ufer, dort die Heimatstadt, die uns der Sohn Gottes schon bereitet hat. Alleine kommst du nie voran, nie voran, nie voran. Will Jesus dir als Steuermann, als den Steuermann.